Kundgabe 6099. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.11.1954. Verbindung mit dem geistigen Reich. Überwindung. Ist es euch gelungen, der Welt den Rücken zu kehren und dem geistigen Reich zuzustreben, so werdet ihr kaum einen Rückfall zu befürchten haben, denn es ist euer ernster Wille erkennbar, und daher kann euch geistige Hilfe gewährt werden, die stärker ist als die Versuche des Gegners, euch zurückzureißen in sein Bereich. Es gibt nur eine Gefahr für euch Menschen, und das ist die Welt, die irdischen Freuden und Verlockungen, welche eure Seele betäuben wollen, dass sie keinerlei Verlangen haben soll nach der geistigen Welt. Wird dieser Gefahr ernsthaft begegnet durch Abkehr von der Welt, durch Zuwenden zu Gott und seinem Reich, dann hat die Seele schon gewonnen und der Gegner Gottes seinen Einfluss verloren, der immer nur durch die materielle Welt auf den Menschen einzuwirken sucht. Wohl stehet ihr alle in dieser irdischen Welt. Wohl sind eure körperlichen Bedürfnisse stets irdischer Art. Und ihr könnet euch nicht völlig frei machen davon, weil euer Verlangen körperlich bedingt ist. Doch es ist ein Unterschied, ob eure Seele nur das irdische Wohlleben begehrt oder ob sie dem Körper nur das Nötigste zugesteht und ihr Verlangen mehr geistig gerichtet ist. Denn dem Menschen ist die materielle Welt zur Überwindung beigegeben worden. Er soll also nur so weit das Verlangen des Körpers erfüllen, wie es nötig ist, zur Erhaltung desselben. Doch niemals die Bedürfnisse der Seele vergessen, die geistiger Art sind und nur zu stillen in dem Reich des Geistigen. Also soll der Mensch dieses Anstreben als Wichtigstes, und er soll es als seine Erdenaufgabe ansehen, dass er der Seele das geistige Reich zugänglich macht, was aber immer nur geschehen kann, wenn der irdischen Welt nur so weit geachtet wird, als es unbedingt nötig ist. Die Erde ist mit dem geistigen Reich durch unzählige Fäden verbunden. Und wo ein Mensch einen solchen Faden ergreift, ist auch die Verbindung mit dem geistigen Reich hergestellt. Und dessen Bewohner sind dem Menschen behilflich, dass er Sprosse für Sprosse emporsteigen kann und endlich so weit in diesem Reich verankert ist, dass er der irdischen Welt kaum mehr achtet. Die Trennung aber muss vollzogen werden von Seiten des Menschen, und zwar in völlig freiem Willen. Es muss der Mensch die irdische Welt erkannt haben als wertlos für die Seele, und er muss suchen, rechte Werte der Seele zuzuwenden, die er immer nur finden kann im geistigen Reich, weshalb sein Streben nur noch geistig ist, wenn er die Materie, die irdische Welt mit ihren Verlockungen überwunden hat. Bevor ihr Menschen diese Welt nicht aufgebt, kann euch niemals das geistige Reich geöffnet werden. Doch um zum Überwinden der Welt fähig zu sein, müsstet ihr Gott um Kraft bitten und ihm dadurch euren Willen bezeugen, der sich ihm zuwenden möchte. Und die Kraft wird euch zugehen, denn der ernste Wille zu Gott ist es, der von den Lichtwesen im Auftrag Gottes nun mit offensichtlicher Hilfe erwidert wird. Denn nun steht ihnen mehr Recht zu als dem Gegner Gottes, und sie nützen wahrlich ihr Recht und stehen dem Menschen bei, dass er sein Ziel erreiche. Amen.